Vergessen Sie nicht, rufen mir die Historiker zu, dass viele derartige Fehler und Widersprüche sich aus dem Parteistandpunkt der Chronistenschreiber erklären lassen. Nichts scheint einleuchtender als diese Erklärung. Ein Parteischriftsteller kann allerdings aus Liebe zu seinem Helden oder zu seiner bestimmten Sache die Ereignisse modifizieren. Aber die Historiker vergessen, dass solche Modifikationen im wirklichen Leben ihre Grenzen haben. So ein Parteischriftsteller versteht allerdings die Kunst, eine Niederlage in einen halben Sieg, ja in einen vollständigen Sieg zu verwandeln und die Charaktereigenschaften des Gegners in allerschwärzesten Farben zu malen. Aber ein Parteischriftsteller, der Ereignisse seiner Zeit behandelt, die also allen Zeitgenossen bekannt sind, wird sich hüten, aus Parteinahme beispielsweise den Ort einer allbekannten Schlacht willkürlich zu verlegen oder gar ein angeblich zeitgenössisches, bedeutendes Ereignis sich einfach aus den Fingern zu saugen. Er würde mit solchen Manipulationen seiner Sache nicht nützen, sondern schaden und sich überdies selbst lächerlich machen. Die Modifikation der Ereignisse bei einem Parteischriftsteller hat also im wirklichen Leben Grenzen. In der gefälschten Überlieferung freilich braucht der angebliche Parteimann solche Grenzen nicht zu respektieren. Hier kann er der Mitwelt die faustdicksten Lügen und Märchen auftischen. Im Schattenreich der Dichtung nimmt kein Mensch Anstoß daran. Man merke also wohl, es kommt bei den Chronikenschreibern immer auf den berichteten, konkreten Einzelfall an. Dieser muss daraufhin untersucht werden, ob ihm wirklich ein Versehen oder Absichtlichkeit zugrunde liegt. Mit allgemeinen Redensarten wie »Dieser Schriftsteller arbeitet nun einmal gerne nachlässig« wird nichts ausgerichtet. Wunderliche, ja magische Dinge ereignen sich bei den mittelalterlichen Menschen, wenn sie Chroniken schrieben. Irren ist, wie gesagt, so menschlich wie Essen und Trinken. Zwei Menschen und gleichzeitige Chronikenschreiber, nämlich Neidhart und der sogenannte Astronomus, sollen angeblich zu Zeiten Ludwigs des Frommen auf unserem Planeten gelebt haben. Beide Zeitgenossen berichten in ihren Werken auch über die Lebensdauer Ludwigs. Der Zeitgenosse Neidhart hat das Pech, dass er sich über Ludwigs Lebensjahre irrt. Warum sollte ihm ein Irrtum nicht mal unterlaufen sein, beruhigen uns die Historiker. Schön, Neidhart irrte sich also, als er statt der richtigen 62 Lebensjahre Ludwig 64 Jahre beilegte. Aber nun ereignet sich das magische Wunder. Aus Sympathie nämlich irrt auch der Zeitgenosse Astronomus haarscharf mit dem nämlichen Resultat. Auch er meldet falsch 64 Jahre Ludwigs. Zwei Zeitgenossen irren sich übereinstimmend. Fast sollte man annehmen, solche Zeitgenossen hätten Witterung von den Irrtümern anderer Leute besessen. Der Astronomus irrte sich noch ein andermal. Eine Versammlung der Bischöfe zu Aachen setzt er zum Jahre 837. Es gehört aber richtig zum Jahr 836. Ein anderer, der sonst so genaue Prudentius diesmal, hat magische Witterung und macht denselben Fehler, die Synode um ein Jahr später anzusetzen. Siehe Meier von Kronau, Neidharts vier Bücher Geschichten, 1866, Anmerkung 73. So sehen also die kleinen unschuldigen Versehen mittelalterlicher Chronisten aus, wenn man sie bei Licht betrachtet. Über die bedenklich nahe an Verrücktheit rührende Geistesbeschaffenheit der Nekrologienschreiber wollen wir uns hier kurz fassen. Diese Leute hatten die Gepflogenheit, in ihren Totenbüchern die Sterbetage eines Abtes und so weiter anzumerken, um am Wiederkehrtage der Toten im Gebete zu gedenken. Wie machten sie nun ihre Eintragungen? Besonders häufig ist es, dass die Namen einen Tag vor oder nach dem Todestage eingetragen sind. Nicht selten sind sie auch um eine Woche, einen Monat verrückt. Ich kann mir nicht helfen und muss erklären, solche Namensverrückung ist eine Verrücktheit. Ich darf das ruhigen Gewissens erklären, denn die Fachleute haben sogar die Entdeckung gemacht, dass sich auch irrige Einträge in den Totenbüchern finden, die ganz willkürlich gemacht erscheinen. Unsere Fachleute haben den grenzenlosen Mut, hier von Nachlässigkeit der Schreiber zu reden. Wenden wir uns von solcher Weltfremdheit ab. Ein ebenfalls missglückter Erklärungsversuch Heimpels zwingt mich, die mittelalterlichen Registerschreiber etwas vorzunehmen. Heimpel meint nämlich, viele Fehler und Lücken in den Registern der Päpste fänden darin eine zureichende Erklärung, dass die Einträge nach Konzepten gemacht wurden. Wenn ich gestehe, dass ich ob dieser Erklärung geschmunzelt habe, so wird das der Leser nicht so ohne weiteres verständlich finden, vielleicht mein Kritiker selbst nicht. Die Registerspezialisten verstehen mich hier aber sehr gut. Sie führen nämlich einen immer heftiger entbrennenden Kampf unter der Parole »Hi Konzept, hi Original«. Das heißt, sie sind sich über die Frage, ob bei diesem oder jenem Registerband bzw. Teilregister denn nun nach Konzept oder nach dem Original eingetragen wurde, so uneinig wie Hund und Katze. Wenn der eine Spezialist beweist, hier ist nach Konzepten eingetragen worden, so rückt der andere mit dem Beweise an, im Gegenteil, nach den Originalen sind die Einträge erfolgt. Das Sonderbare an dieser Sache ist, dass beide Teile recht haben, aber immer nur zu 50%. Wie gesagt, ich habe geschmunzelt, als ich Heimpels Erklärung vermittels Konzeptvorlage erblickte. Er hat also aus eigener Machtvollkommenheit den gewaltig tobenden Kampf kurzerhand zugunsten der einen Partei entschieden. Mit anderen Worten, mein Kritiker erklärt ein Problem durch Problematik.